Deshalb findet es sich heute in diversen Formen bei rund 80% der untersuchten Jäger und Sammler. Es ist also eine Erfindung, keine Universalie. Nichts also, was die menschliche Natur zwingend hervorbringen würde. Noch viel später erst taucht unter bestimmten Voraussetzungen der Glaube an Ahnen, an die Macht der Geister der Verstorbenen auf. Auch heute ist er nicht einmal bei der Hälfte der Jäger und Sammler zu finden. Noch bedeutend jünger ist der Glaube an Götter, also überirdisches Personal von großer Macht. Diese sind demzufolge auch nicht in unserer Natur verwurzelt, sondern eine späte Innovation. Sie erscheinen als eine Widerspiegelung sozialer und politischer, in jedem Fall irdischer Strukturen. Götter tauchen erst dort auf, wo unter den Menschen soziale Hierarchien beträchtlichen Ausmaßes auftraten, wie sie für die längste Zeit der menschlichen Evolution nicht existierten. Auch das hängt mit dem zusammen, was Stuart Guthrie Anthropomorphisierung nannte. Mächtige Götter, die sich wie Herrscher gebärden, können sich Menschen erst dann vorstellen, wenn sie mächtige Menschen kennen, die sich zu Herrschern aufschwingen. Und das geschieht erst dort, wo intensive Landwirtschaft es einzelnen Menschen ermöglichte, große Reichtümer anzuhäufen. Gerade weil moralisierende Götter erst so spät in der Menschheitsgeschichte auftauchen und sie nicht in unserer an sich egalitären Natur verwurzelt sind, brauchen sie so viele Priester, überwältigende Tempel und gewaltige Zeremonien, heilige Schriften und Theologen, die sie glaubhaft machen. Sie haben nur das zu bieten, was der Religionspsychologe William James als Religion aus zweiter Hand bezeichnete. Passender Fun Fact zu der Beobachtung, dass der Glaube an Geister in den Menschen viel tiefer verwurzelt ist als der an einen Gott: Die Sowjetunion war mit ihrem Atheismusfeldzug im Kampf gegen das Christentum und seinen allmächtigen Gott viel erfolgreicher als in Sachen Animismus. Religiöser Glaube und schamanische Vorstellungen wurden trotz des Verschwindens der einstigen Schamanen und sogar des Alltagsschamanismus bis zum heutigen Tage in erstaunlicher Weise weitergegeben, berichtet Valentina Charitonova von der Russischen Akademie der Wissenschaften. Im Zuge der Atheismuskampagnen erwies es sich offenbar als leichter, die Menschen vom monotheistischen Glauben zu befreien, als vom schamanistischen Aberglauben. Ähnliches erleben wir heute bei uns. Der Glaube an den christlichen Gott erodiert gerade ganz gewaltig. Dafür floriert das Geschäft mit Geistern und Naturkräften aller Art. Die alte menschliche Natur verlangt nach ihrem Recht.